Die Oberkategorie, also die Kategorie heißt Fähigkeit zur rechtzeitigen und gezielten Inanspruchnahme professioneller Hilfe, die Fähigkeit zur Abwägung individueller Gesundheitsrisiken und zur Umgestaltung der eigenen Lebensweise in Richtung eines gesünderen Lebens. Die Frage dazu heißt, kannst du uns eine Situation schildern, wo du dich nicht gut gefühlt hast oder sogar krank warst oder eine gesundheitliche Frage hattest und wo du nicht zum Arzt gegangen bist und aus welchem Grund? Was hast du stattdessen getan? Es kommt darauf an, was man jetzt definiert in dem Sinne als Krankheit oder was halt so vom Gefühl her. Also es gab jetzt nichts, wo ich mich wirklich schlecht gefühlt habe körperlich, dass ich nicht zum Arzt gegangen bin. Da bin ich wirklich gegangen. Also wenn es wirklich so über die Grippeerkältung, da gehe ich jetzt, renne ich nicht hin, aber wenn ich wirklich mal schlimm gehustet habe, hat sich jemand, da bin ich halt hingegangen. Weil man dann Angst hat, oh Gott, kann doch eine Lungenentzündung werden oder so. Da bin ich schon hingegangen. Und ich glaube, da hat er gesagt, ja, du kannst auch Antibiotikum nehmen oder du kannst auch irgendwie viel Tee trinken oder irgendwie Zwiebelhonig und sowas. Da habe ich eher die Naturmittel genommen.